Nach dem Freitagsgebet wurden die Kritiker deutlich. Das Video über Osama bin Laden ist eine Fälschung, pure Propaganda der Amerikaner, um ihren Krieg in Afghanistan zu rechtfertigen, so jedenfalls die Meinung einiger radikal-islamischer Parteien und Gruppen in Pakistan. Offiziell hatte die Regierung in Islamabad erklärt, auch die letzten Zweifel an der Schuld des saudischen Multimillionärs seien nun ausgeräumt und man fühle sich einmal mehr bestätigt, dass es richtig war, die Antiterrorallianz zu unterstützen. Eine Auffassung, die sicherlich von der breiten Mehrheit geteilt wird, doch die Extremisten im Lande verschaffen sich Gehör. General Musharraf hatte bereits vor einigen Tagen den Kampf gegen radikale Islamisten zur neuen obersten Priorität der pakistanischen Innenpolitik erklärt. Auch in den Koranschulen, den Madrassas, in denen die Taliban-Bewegung zu Beginn der 90er Jahre entstanden war, soll in Zukunft der Unterricht kontrolliert und die geistlichen Lehrer einer Prüfung unterzogen werden. Absichtserklärungen, die allerdings noch nicht umgesetzt wurden. Und es bleibt auch die Frage, ob und wie die vielen tausend im Land verstreuten Zirkel beobachtet werden können. Währenddessen wurden auch heute die pausenlosen Einsätze amerikanischer Kampfflugzeuge über Tora Bora fortgesetzt. Kommandeure der Ostallianz sind sich sicher, dass die Al-Qaida-Kämpfer eingekreist werden konnten, nur noch in wenigen Höhlen der Bergfestung ausharren, sich aus weiten Teilen des unterirdischen Tunnelsystems zurückziehen mussten. Dass der Widerstand dennoch ungebrochen ist, halten die Anti-Taliban-Truppen und die Amerikaner für ein Anzeichen, dass sich auch der Top-Terrorist noch immer in Tora Bora aufhält. An den Gefechten in den White Mountains, den Weißen Bergen, sind auch einige Dutzend Sondereinsatzkräfte und CIA-Agenten beteiligt. Die Dauerbombardements der letzten Tage und der Vormarsch der Ostallianz hatten die Kämpfer der Al-Qaida aus den Höhlen vertrieben und nun werden sie noch in zwei Tälern vermutet, direkt an der Grenze zu Pakistan. Dort sind sie von allen Seiten eingekesselt. Paramilitärische Einheiten stehen im Süden, die Truppen der Ostallianz in den Schluchten und über allen die amerikanischen Kampfflugzeuge. Die Taliban-nahe afghanisch-islamische Presseagentur AIP meldete allerdings auch heute wieder, am 10. Tag des Fastenmonats Ramadan, das war um den 25. 26. November, habe Osama bin Laden die Bergfestung verlassen mit unbekanntem Ziel. Im Süden des Landes begannen US-Marineinfanteristen noch vor Tagesanbruch den Flughafen von Kandahar einzunehmen. Eine Woche nachdem die Hochburg der Gotteskrieger fiel, wird nun das Basislager dorthin verlegt. Zunächst jedoch durchforschten die Soldaten das Gelände nach Minen und Blindgängern, von Taliban-Anhängern aber keine Spur mehr. In der Stadt selbst wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, denn noch immer ziehen schwer bewaffnete Stammeskrieger durch Kandahar. Die Kalaschnikow oder andere Gewehre gehörten in den langen Zeiten des Krieges zur Kleidung. Und an den Frieden haben sich viele im Land noch nicht richtig gewöhnt. Soweit der Bericht von Sabine Porn. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, wir haben es im ersten Beitrag gehört, betrachten auch die Entwicklung im Nahen Osten mit großer Sorge. Und im Unterschied zu Israels Regierungschef Sharon sehen sie auf palästinensischer Seite Yasser Arafat weiter als Ansprechpartner. Eine derzeit ebenso wirkungslose Feststellung wie die Aufforderung an beide Seiten, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Das zu bewerkstelligen haben auch die USA nicht geschafft. Israel handelt nach eigenem Verständnis als Ordnungsmacht im palästinensischen Autonomiegebiet. Dazu der Bericht von Carsten Kühntop. Was in Salfit passiert ist, ist ein Massaker, so ein Berater von Palästinenserführer Yasser Arafat. Die Aktion der israelischen Armee in dem Dorf im Westjordanland zeige die Entschlossenheit der Israelis, die Gewalt im Nahen Osten weiter eskalieren zu lassen und alle Friedensbemühungen der internationalen Gemeinschaft zu torpedieren. Am Morgen waren israelische Panzer in Salfit eingerückt. Es folgte eine heftige Schießerei zwischen Soldaten und palästinensischen Polizisten. Dabei seien 5 Palästinenser getötet worden, erklärte die Armee. Die Palästinenser sprachen von 6 Toten. Israelischen Angaben zufolge handelte es sich bei einem der Getöteten um einen Top-Terroristen. Er habe auf der israelischen Fahndungsliste weit oben gestanden. Auch in 2 weiteren Dörfern marschierten israelische Truppen mit Panzern ein. Mindestens 50 Palästinenser wurden im Laufe der Militäraktionen festgenommen. Die Aktionen sind Teil der neuen groß angelegten Operation der Armee, mit der Israel gegen mutmaßliche Gewalttäter vorgeht. Ein israelischer General sprach von der größten Aufräumaktion seit Beginn der Intifada im Herbst vergangenen Jahres. In der Nacht zu Donnerstag hatte die Regierung beschlossen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, da sich Arafat und die Palästinenserbehörde weigerten, gegen die Terroristen vorzugehen, wie das Kabinett erklärte. In der Nacht hatte es im Gazastreifen bereits 3 Tote gegeben. Bei 2 von ihnen handelte es sich palästinensischen Angaben zufolge um 2 Jungen, 13 und 15 Jahre alt, die von israelischen Soldaten erschossen wurden, als sie Steine warfen. Die Luftwaffe griff gestern Abend erneut Ziele im Westjordanland und im Gazastreifen an. Im Visier waren Einrichtungen der palästinensischen Sicherheitskräfte. Der US-Unterhändler Anthony Zinni wird seine Vermittlungsmission womöglich vor Weihnachten beenden. Wie die Zeitung Haaretz berichtet, sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Allerdings trage sich Zinni mit dem Gedanken, in die USA zurückzukehren, nachdem er gestern noch einmal mit Ministerpräsident Ariel Sharon zusammengekommen war. Ein nicht genannter amerikanischer Diplomat sagte der Nachrichtenagentur AP, die israelische Entscheidung, alle Kontakte zur Palästinenserbehörde und zu Arafat abzubrechen, habe Zinnis Mission weiter kompliziert. Anders als zunächst angekündigt, gab Zinni selbst am Nachmittag keine Erklärung ab. Haaretz meldet, der Diplomat wolle in Kürze zu Konsultationen nach Ägypten und Jordanien fahren, um dann noch einmal nach Israel zurückzukehren. Der israelische Außenminister Shimon Peres hat unterdessen deutliche Kritik an der israelischen Regierungspolitik geübt. Peres sagte in einem Zeitungsinterview, Arafat sei noch nicht am Ende. Einige der Militäraktionen der letzten Zeit ließen ihn, Peres, erschaudern. Damit würde man Arafat letztlich noch stärken. Peres warnte auch, die Politik der gezielten Tötung mutmaßlicher Terroristen auch auf politische Anführer der Palästinenser auszudehnen, Zitat, dann würde es nicht mehr lange dauern, bevor uns internationale Gerichte zu Kriegsverbrechern erklären. Das von der US-Regierung veröffentlichte Video des islamistischen Extremisten Osama bin Laden ist international weitgehend als Beweis für dessen Schuld an den Anschlägen vom 11. September gewertet worden. In einigen arabischen Ländern wurde dagegen Zweifel an der Echtheit der Amateuraufnahmen geäußert. Horst Kleuser kommentiert aus Washington. Die Amerikaner mussten nicht überzeugt werden, dass Osama bin Laden der Haupttäter, der Hintermann, das verkörperte Böse ist. Also war die lange verzögerte, mit Spannung inszenierte Freigabe vor allem auf die muslimischen Gemeinden im eigenen Land, noch mehr aber auf die arabische Welt und die islamische Bevölkerung dort gerichtet. Die ersten Reaktionen aus Kairo, Riad oder Beirut bestätigen das auch. Zwar belegen einige Zeitungsberichte, zeigen Fernsehbilder Araber, die nun auch, wenn auch gequält, einräumen, dass Bin Laden hinter den Massenmorden vom 11. September stehe. Aber ist das genug? Erreicht die perfide Botschaft des Oberterroristen auch jene Fanatiker und Mullahs, die sich in den Moscheen Saudi-Arabiens und Ägyptens prächtig eingerichtet haben und weder über Popularität noch über besondere Verfolgung durch ihre offiziell mit den USA alliierten Regierungen zu klagen haben? Dem namenlosen saudischen Scheich, dem gegenüber Osama bin Laden im Video mit der vorherigen Kenntnis von Grauen in New York prahlt, merkt man an, wie sicher er sich der Solidarität im arabischen Lager fühlt. Seine neuerlichen Terrordrohungen machen Schaudern. Kann also das Video etwas ändern? Diejenigen, die von Pakistan bis zum Golf an eine Verschwörung des weltweiten Zionismus glauben wollen, weil sie dem nachweislich falschen Gerücht aufgesessen waren, dass alle Juden vorgewarnt worden und am 11. September nicht ins World Trade Center gekommen sind, werden es weiterhin glauben. Für sie ist das Video eine Fälschung. Ist es überhaupt möglich, dass diese Skeptiker recht haben? Spielen wir einen Augenblick den Advocatus Diaboli. So unterschiedliche Filme wie Forrest Gump, Matrix oder Mobster Inc. zeigen uns, dass die Illusionskunst Hollywoods die Grenzen zwischen digitaler Zauberei und Realität spielerisch verwischt. Der Ton ist extrem schlecht, so als sollte er so sein. Die Antworten und Bekenntnisse Osama bin Ladens wirken, als wären sie perfekt aufs weltweite Publikum zugeschnitten. Das Timing der Veröffentlichung, just in dem Moment, als sich die Schlinge um seine letzten Felsenfestungen vielleicht zuzieht, ist genial. Und dass sich CIA und Pentagon in den letzten Wochen der Hilfe der Filmstudios versicherten, geben beide Organisationen unumwunden zu. Also? Linguisten und Islamwissenschaftler verbürgen sich für die Authentizität. Doch abgesehen von potenziell katastrophalen Folgen für George Bush und seine Administration, wenn sie beim Fälschen erwischt würden, politisch wäre es schlicht zu riskant, die ohnehin bröckelnde Antiterrorallianz in der muslimischen Welt durch Manipulation aufs Spiel zu setzen. Der Preis wäre zu hoch, das Risiko nicht abschätzbar. Folgen wir also der Versicherung, dass das Video echt sei. Es kann, so hoffen die Vereinigten Staaten, einigen wackeligen Freunden auf der saudischen Halbinsel, in Fernost oder auch in Syrien die Augen öffnen und, entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt, helfen, im eigenen Land gegen die militanten Fanatiker vorzugehen. Der Ball jedenfalls, mit den emotional-politischen Folgen des Terrors und seinen Sympathisanten umzugehen, liegt jetzt mehr denn je im Nahen Osten. Die Vorbereitungen für eine internationale Schutztruppe in Afghanistan und die Situation im Nahen Osten standen im Mittelpunkt des heute in Brüssel begonnenen EU-Gipfels. Ungeachtet der israelischen Position wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs an Palästinenserpräsident Arafat als politischem Partner festhalten. Dazu ein Kommentar von Gerhard Irmler. Die Äußerungen führender EU-Politiker auf dem Gipfel von Laeken zum Nahostproblem spiegeln die ganze Hilflosigkeit der internationalen Staatengemeinschaft wider angesichts der nicht enden wollenden Welle von Terror und Gewalt. Außenminister Fischer war dies heute deutlich anzumerken, als er auf die Frage eines Journalisten, ob die EU nicht mehr tun müsse, als Vermittler zu entsenden und die Konfliktparteien zur Mäßigung aufzufordern, mit der Gegenfrage antwortete: Wissen Sie etwas Besseres? Auch der außenpolitische Beauftragte der EU, Javier Solana, ist vom Sinn seiner unermüdlichen Reisetätigkeit in den Nahen Osten inzwischen nicht mehr überzeugt. Kein Wunder, jedes Mal, wenn Solana und andere glauben, kleine Fortschritte erzielt zu haben, macht ihnen der Terror wieder alles zunichte. Doch eine Alternative zu Gesprächen sieht auch Solana nicht. Noch am vergangenen Montag hatten die Außenminister der Europäischen Union in Brüssel von Palästinenserpräsident Yasser Arafat in einer recht scharfen Erklärung die Zerschlagung der terroristischen Netzwerke verlangt. Inzwischen wurde diese von den europäischen Staats- und Regierungschefs abgemildert und neu formuliert. Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden an Yasser Arafat als dem Repräsentanten der Palästinenser festhalten und setzen weiterhin darauf, dass beide Seiten der Gewalt abschwören und an den Verhandlungstisch zurückkehren. Zu mehr reicht es auf dem Gipfel von Laeken nicht, doch wer will von sich schon behaupten, er wisse, wie der gordische Knoten im Nahostkonflikt zerschlagen werden kann. Nicht weitergekommen sind die Staats- und Regierungschefs der EU bislang im Streit zwischen Griechenland und dem NATO-Partner Türkei, was den Einsatz der für das Jahr 2003 geplanten schnellen Eingreiftruppe angeht. Die Griechen blockieren eine Vereinbarung mit der Türkei, der zufolge die Türkei ein Anhörungsrecht beim für die EU-Truppe notwendigen Rückgriff auf NATO-Planungskapazitäten erhält. Auch in diesem Falle zeigte sich, wie schon bei der Auseinandersetzung mit Italien um den europäischen Haftbefehl, wie dringend notwendig die Einführung von Mehrheitsentscheidungen auf allen Ebenen der Europäischen Union ist.